WDR 3. Hörspiel. Daniel Kehlmann zählt zweifelsohne zu den erfolgreichsten deutschen Schriftstellern. Allein sein Roman »Die Vermessung der Welt« wurde international mehr als 6 Millionen Mal verkauft. Dem modernen Regietheater steht der Autor allerdings kritisch gegenüber. Seine diesbezügliche Rede anlässlich der Salzburger Festspiele 2009 sorgte für Aufsehen. Dennoch ist er inzwischen mit 2 Stücken auf deutschen Bühnen vertreten. Zuletzt mit »Der Mentor«, aus dem Kehlmann selbst eine Hörspieladaption entwickelte. Darin geht es um eine vielschichtige Konfrontation. Ein selbstverliebter alter Dichter, der seine beste Zeit bereits hinter sich hat, soll im Rahmen eines Kulturprojekts einem jungen Autor unter die Arme greifen. Aber anstelle von Kooperation entsteht ein Zweikampf mit verheerenden Kollateralschäden. Dieses Hörspiel bieten wir nach Sendung auch zum kostenlosen Download an, im WDR-Hörspielspeicher unter hörspiel.wdr.de. Heute, da ich den nach ihm benannten Preis entgegennehme, kommen die Erinnerungen mit Macht zurück. Waren wir Freunde? Ich würde gerne ja sagen. Aber der Respekt vor ihm hält mich ebenso zurück wie der Respekt vor der Wahrheit. Denn die Wahrheit sollte man doch respektieren, sogar als Schriftsteller. Der Mentor. Hörspiel von Daniel Kehlmann. Geraucht hat der Kerl. Willkommen, Herr Rubin. Ja, Sie haben schönes Wetter mitgebracht. Wetter ist ein überschätztes Phänomen. Hauptsache, man kann sitzen. Da, der Gartenstuhl da. Helfen Sie mir. Das ist übrigens nicht das Alter. Ich hatte einen Hexenschuss. Ich dachte schon, ich kann nicht kommen. Hatten Sie eine gute Reise? Der Flug war verspätet. Und wie gesagt, Ihr Fahrer hat geraucht. Ja, Sie hätten ihn doch bitten können. Ja, natürlich habe ich ihm gesagt, er soll das lassen. Der hatte auf der Hinfahrt geraucht. Und das Auto hat gestunken wie die Hölle. Ach, das ist mir sehr unangenehm. Rauchen Sie? Nein. Ja, sehen Sie. Sie sind ein vernünftiger junger Mann, hä? Wangenrot. Ja. Erwin Wangenrot. Mit TH. Also, was mein Zimmer angeht. Ich brauche 2 Handtücher, ein Glas, ein Wasserkrug. Gibt es einen Fernseher? Ja. Ja. Der muss weg. Machen Sie Notizen. Ich merke es mir. Sind Sie sicher? Die Kellner im Restaurant sagen doch auch immer, Sie merken es sich. Und dann müssen Sie zurückkommen und fragen. Ich bin kein Kellner. Was ist mit dem Fernseher? Wir haben ihn neu gekauft. Ja, ja. Raus damit. Erstens, die strahlen doch wie Atomkraftwerke. Zweitens, sagen Sie mir einen Gedanken. Ein Gedicht oder, ach was, eine Zeile, nur irgendetwas von Wert. Das in einem Zimmer mit Fernseher erdacht wurde. Hä? Ja, zum Beispiel könnte man... Sehen Sie! Weg damit. Ja, und eine Flasche Whisky. Craigen Moore. Bitte? Craigen. Ja. Passen Sie auf. Lowland Malts sind sehr sanft, milde. War ja langweilig. Aha. Highland Whiskys sind verraucht, wie... flüssiger Teer oder Qualm zum Trinken. Speysides. Speysides. Kommen von der Grenze zwischen Hoch- und Tiefland. Und diese Region schenkt uns die ausgewogensten Whiskys. Ah ja. Craigenmore ist der Beste. Mhm. Wir haben noch eine Flasche Johnnie Walker. Oh Gott. Und ist das junge Genie schon da? Herr Wegner und seine Frau sind vor einer Stunde angekommen. Sie sehen sich gerade den Garten an. Ist das Ganze eigentlich Ihre Idee? Nein, Idee unseres Stiftungsvorstands. Mentorprojekte sind jetzt sehr beliebt in der Kulturförderung. Mentorprojekte? Mhm. Gefällt Ihnen die Idee nicht? Ach, das Wort gefällt mir nicht. Für die Idee bezahlen Sie mich gut. Also gefällt sie mir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Benjamin Rubin bloß des Geldes wegen zusagt. Ja, stellen Sie es sich ruhig vor. Mit seiner Frau ist er hier. Eine Kunsthistorikerin. Interessant. Frauen, die Kunst studiert haben. Also zu meiner Zeit... Herr Rubin, erlauben Sie mir den Moment zu nutzen, um Ihnen zu sagen, wie viel mir Ihr Werk bedeutet. Oh! Ich habe Ihr Stück gelesen, als ich noch in der Welches? Schule... Welches? Ja, Der lange Weg natürlich. Na, ich habe noch andere Stücke geschrieben. 9. Dazu 2 Romane und 12 Drehbücher. Selbstverständlich, selbstverständlich. Aber Der lange Weg war... nun ja, das war für mich... Wenn die Leute mir sagen, dass ich kein zweites Stück wie dieses erste geschrieben habe, dann antworte ich, mag ja sein, aber das hat auch kein anderer. Oder? Ja, sehr gut. Na, haben Sie es ja. Naja, das ist praktisch an diesen Reklamheftchen, gell? Die passen in jede Tasche. Würden Sie es mir... Geben Sie her. Ich habe das so oft getan, dass die Ausgaben... die ich nicht signiert habe, heute gesuchte Raritäten sind. Wangenrot, hä? Wangenrot wie Wange und Rot. Ja, Sie können für Erwin schreiben. Das ist mir sogar lieber. Mit TH. Herr Rubin, ich bin Martin Wegner. Guten Tag, Herr Rubin. Oh, verzeihen Sie, wenn ich nicht aufstehe. Nein, ich bitte Sie. Oh, es ist nicht das Alter. Aber ich hatte einen Hexenschuss. Es ist nicht so, dass ich schon zu alt wäre, um aufzustehen, wenn ich eine schöne junge Frau begrüße, ne? Frau Wegner? Gina, ich habe Der lange Weg zum ersten Mal in der Schule gelesen. Aber lange kann das nicht her sein. Man sollte es nicht glauben, aber sie ist jetzt... Danach noch 2-mal. Ich würde so gerne mal eine Aufführung sehen. Ja. Es wird schon lange nicht mehr aufgeführt. Sie waren doch erst 24. Wie konnten Sie das zustande bringen? Schon Sie, manchmal werde ich gefragt, warum ich nicht noch so ein Stück geschrieben habe. Dann sagen Sie, wer hat das schon? Bitte? Nichts. Entschuldigung. Na, dann sage ich, na, wer hat das schon? Also, Herr Wegner, 5 Tage sollen wir gemeinsam an Ihrem Stück feilen. Ich mache sowas auch zum ersten Mal. Man bezahlt mich, also gehöre ich Ihnen. Wie viel kriegen Sie? Für das hier? 10? Im Ernst? Ja, ich krieg 10.000. Sie bekommen beide das Gleiche. 10.000 Euro. Das ist ja gut. Sie finden das gut, ja? Ist das nicht gut? Mentorprojekt. Ich bin der Mentor. Haben Sie einen Lieblingswhisky, Herr Wegner? Muss man das haben? Ja, passen Sie mal auf. Lowland Whiskys sind langweilig. Aber Highland Whiskys sind wie Rauch. Da kann man auch Zigaretten trinken. Spaceheights müssen Sie nehmen. Spaceheights, merken Sie sich das. Aus der Region kommen die ausgewogensten Whiskys. Und Craigenmore ist der Beste. Ich merke es mir. Martin. Wo wurde Ihr Stück denn aufgeführt, Herr Wegner? Hannover. Kammerbühne. Es ist aufwendig. Mein zweites Stück namenlos ist sparsamer in den Mitteln. Namenlos? Es hat keinen Namen? Doch, es heißt namenlos. Wollten Sie ihm keinen Namen geben? Aber das habe ich doch. Sind Sie beide verheiratet? Seit 2 Jahren, aber wir kennen uns seit dem Studium. Kunstgeschichte, hä? Mein Gott, woher wissen Sie das? Naja, ein bisschen Menschenkenntnis habe ich schon. Aber ich habe es Ihnen doch vorhin... Wenn Sie vernünftig sind, haben Sie sich ja ohnehin nur des Geldes wegen beworben, oder? Ich habe mich nicht beworben. Also, mir gegenüber war die Rede von einer Ausschreibung. Es gab auch eine. Aber... Niemand hat sich beworben? Obwohl Sie 10.000 geboten haben. Am Anfang waren es noch nicht 10.000. Was? Sie sind den Preis hinaufgegangen. Deutlich. Martin. Also, das bedeutet, Sie haben zunächst abgelehnt. Also die Stiftung hat eine Ausschreibung gemacht, aber keiner hat sich beworben. Dann haben Sie von sich aus junge Autoren gefragt. Aber keiner wollte. Und als letzten haben Sie dann ihn gefragt, aber er wollte auch nicht. Und dann sind Sie so lange im Preis hinaufgegangen, bis er schließlich bereit war. Wenn man es so zusammenfasst, entsteht ein ganz falscher Eindruck. Schenken Sie mir was ein. Oh, noch ein. Bitte. Die Leute waren eingeschüchtert. Sie haben eine zu gewaltige Statur. Also. Habe ich die? Wer traut sich schon, Ihnen sein Stück vorzulegen? Daran könnte es liegen. Waren Sie eingeschüchtert, Herr Wegner? Schon. Also. Also, dann geben Sie mir mal Ihr Manuskript. Ich werde heute Abend lesen. Morgen fangen wir an. Bringen Sie mich auf mein Zimmer, Herr Fangenroth. Und schaffen Sie den Fernseher raus. Ich bitte Sie. Ja. Ich kann Ihnen helfen. Der Hexenschuss. Also nicht, dass Sie denken, dass ich schon so... Keine Bewerbung. Die Leute fragen mich immer, warum ich nicht noch ein Stück wie Der lange Weg geschrieben habe. Wissen Sie, was ich dann sage? Lassen Sie mich nachdenken. Vielleicht sagen Sie... Martin. Wer hat das schon? Bringen Sie mich auf mein Zimmer. Fünf Tage. Er war einmal ein großer Schriftsteller. Es hat schon Gründe, dass er so lange nichts Gutes gemacht hat. Er nimmt nichts mehr wahr. Er interessiert sich nur noch für sich selbst und dafür, ob man ihn genug verehrt. Vielleicht endet jeder so. Ich nicht. Vorher hänge ich mich auf. Das würdest du nicht tun. Wie meinst du das? Du würdest dich eben nicht vorher aufhängen. Hast du mich gerade beleidigt? Ich bin mir nicht sicher. Ich mir auch nicht. Er könnte viel für dich tun. Wenn er dich in einem Theater empfiehlt. Warum sollte er das machen? Vielleicht findet er dein Stück gut. Das könnte schon passieren. So schlimm ist er vielleicht gar nicht. Siehst du? Was? Er interessiert sich nur noch für sich selbst und dafür, ob man ihn genug verehrt. Ich sage doch, früher oder später seid ihr alle so. Du bist ja fast verliebt in ihn. Hast du sein Stück wirklich 3-mal gelesen? Nein. 5-mal. Hast du irgendwas von mir 5-mal gelesen? Ich gehe schwimmen. Meine Damen und Herren, ist er wirklich schon so lange tot? Ich kann's nicht glauben, es passt nicht zu ihm. In diesem Sinne, Im Sinn also meines verstorbenen Mentors nehme ich heute den Benjamin Rubin-Preis entgegen. Er lässt sich aber Zeit. Er müsste jeden Moment herunterkommen. Er liest mein Stück? Jetzt gerade? Ja, ja. Also vorhin war er dabei. Mit einem Rotstift in der Hand. Ein Rotstift? Sagen Sie, machen Sie noch etwas anderes beruflich? Nein, jetzt nicht mehr. Dank meiner Frau und ihrer Stellung beim Museum muss ich keine kleinen, bösen Artikel mehr schreiben. Ja, ja. Ich male. Na gut, davon leben könnte ich auch nicht. Deshalb bin ich bei der Kulturstiftung. Ach. Ich habe auch schon ausgestellt. Frankfurt. Oh. An der Oder. Was malen Sie? Stimmungen. Warum haben Sie aufgehört, Artikel zu schreiben? Ich schreibe auch für die Zeitung. Jeder von uns macht das. Aber Sie haben aufgehört. Wir hatten Redaktionssitzung. Es ging um den neuen Film von Ketenwolf, der vor 5 Jahren den Oscar bekommen hatte. Keiner von uns hatte ihn gesehen. Einer schlug ein Interview vor, ein anderer ein Porträt und dann sagte einer, auf jeden Fall müssen wir den Kerl jetzt vom Sockel stoßen. Und alle nickten. Einträchtig. Am nächsten Tag bin ich nicht mehr gekommen. Wegen eines Satzes auf der Konferenz? Ich weiß, der den Satz gesagt hat. Auf jeden Fall müssen wir den Kerl jetzt vom Sockel stoßen. Das war ich. Ich habe mich plötzlich so geekelt. Ah, guten Morgen. Machen Sie bitte Platz auf dem Tisch. Räumen Sie das Porzellanzeug da weg. Wo soll ich denn das Manuskript hinlegen? Danke der Nachfrage. Viel besser. Bitte? Ja, mein Rücken. Kann ich noch Kaffee kriegen? Selbstverständlich. Einen Moment. Ich darf doch Martin sagen, ja? Ah, setzen Sie sich, Martin. Martin, was für eine Schrift ist das? Ich weiß nicht, ist sie Ihnen zu klein? Wieso zu klein? Ich dachte nur, weil Sie nach der Schrift gefragt haben. Ah, komme ich Ihnen so alt vor? Suchen Sie was Bestimmtes? Hier, Seite 57. Ja? Da ist ein Tippfehler. Ein das mit scharfem S, ne? Wo ganz eindeutig das mit rundem S stehen müsste. Seite 57. Mhm. Im oberen Drittel. Ja, vielen Dank. Merken Sie sich das auch sicher, schreiben Sie es besser nein, auf. Ich merke es mir. Die Kellner im Restaurant sagen das auch immer. Und dann vergessen sie die Hälfte. Ich sehe dich. Aber wie von Weitem. Wie die Ausgeburt der Träume eines anderen. Wie die Frage eines Kindes. Oder die Spiegelung eines Spiegels. Waren Sie heute schon draußen? Es geht doch nichts über einen weitläufigen Garten. Während das Haus... Ich erinnere mich noch gut, Anfang der 70er Jahre. Ich war in Italien, um ein Drehbuch für Fellini zu schreiben. Ist in Ordnung, Sie können mir sagen, was Ihnen nicht gefällt. Aber wieso denn? Sie müssen mich nicht schonen. Gut. Wie gehen wir vor? Wir werden auf jeden Fall bezahlt. Das ist das Wichtigste. Wir könnten 5 Tage lang die Zeit verstreichen lassen, ne? Und dann nehmen wir unser Geld und gehen heim. Sie haben all die roten Striche ins Manuskript gemacht, da sieht man die Arbeit, das kann man vorzeigen. Ja, niemand könnte sich beschweren. Aber Sie wollen doch sicher wissen. Ja. Ein wenig neugierig bin ich schon. Ja, eben. Das ist alles furchtbar. Bitte? Das ist ganz und gar schrecklich. Das heißt nicht, dass Sie nicht begabt sind, nur merkt man es nicht. Da im letzten Drittel gibt es dann kaum noch Tippfehler. Naja, ich hätte das jetzt nicht so drastisch ausdrücken sollen, gell? Es gibt schon auch Stellen, die... Nein, es ist alles furchtbar. Machen Sie Witze. Schön wär's. Also ich war auf so etwas nicht gefasst. Sehen Sie hier. Ich erinnere mich nicht, wer ich bin. Ich wusste es einmal oder ich glaubte es zu wissen. Aber ich habe es so gründlich vergessen, dass ich nicht einmal mehr weiß, wie es war, jemand zu sein. Und? Wer sagt das? Der zweite Akt dreht sich um Paul. Er ist gestorben, aber jetzt ist er wieder da. Paul sagt das? Das hängt vom Regisseur ab, ich gebe das nicht vor. Zurück von den Toten, ne? Das haben schon viele Leute probiert, das funktioniert selten. Sie sind Realist, ich bin keiner. Oder hier zum Beispiel. Wieso habe ich all die Wünsche immer noch auf dem Herzen? Als hätte das Absterben mich nicht befreit. Als könnte ich noch wollen, was ich will. Ohne zu wollen, ich wollte gar nichts mehr. Wir haben einfach unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man... Ja, als könnte ich noch wollen, was ich will. Klingt ja gut für einen Moment, wenn man das schnell spricht, mit großer Geste, kann das für einen Augenblick schon funktionieren, klar. Aber wenn man es langsam... Als könnte ich noch wollen, was ich will, ohne zu wollen. Erzählen Sie auf, wenn man so vorliest, also als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte. Aus unruhigen Träumen? Wieso aus unruhigen Träumen? Mein Lieber, jetzt machen Sie es sich aber leicht. Wollen Sie sich wirklich? Nein, ich will mich nicht mit Kafka vergleichen, Herrgott. Ich will sagen, was Sie gerade machen, das kann man mit jedem Text machen, mit wirklich jedem. Im dritten Akt, ja, da gibt es dann diese zweite Stimme, diese Frau. Ja. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wer die ist. Muss man alles erklären? Naja, reiner Blödsinn macht noch kein Geheimnis. Entschuldigen Sie bitte, das war unsachlich. Also, worum geht es? Wie soll ich das in einem Satz sagen? Ich bin nicht beim Film. Wenn ich wüsste, worum es geht, hätte ich das nicht schreiben müssen. Das haben Sie gerade nicht wirklich gesagt, ich kann oder? Das nicht auf eine einfache Handlung reduzieren. Exposé, Konflikt, Auflösung, man geht zufrieden essen. Das haben Sie gemacht und das hat ja auch seine Berechtigung. Aber ich mache das nicht. Ich wollte Sie jetzt nicht kränken, Martin. Ich glaube, wie gesagt, durchaus, dass Sie begabt. Ja, aber sagen Sie mir, müssen Sie unbedingt schreiben? Bei Ihnen muss alles wohl komponiert sein, ein klares Muster ergeben. Streitgespräche, Pointen, Konflikte, keine Zeitsprünge, keine Verwirrung. Und am Schluss irgendeine leicht überraschende Wendung. Also ich mag Experimente, ich mag keine schlechten Stücke. Ist Ihnen die Vorstellung so unerträglich, dass es mehr Arten zu schreiben gibt? Ja, es gibt viele Arten, aber es gibt gute Ergebnisse und schlechte. Und das hier ist schlecht. Gesucht poetisches Geschwurbel, ohne Poesie, ohne Entwicklung, ohne Anfang und ohne Ende. Sie haben das geschrieben, naja, weil Sie sich irgendwann entschieden haben, Schriftsteller zu sein, gell? Und weil man nicht gut Schriftsteller sein kann, ohne etwas zu schreiben. Soll ich wirklich aus meinen Kritiken zitieren? Gute Sachen bekommen gute Kritiken. Schlechte Sachen bekommen schlechte Kritiken. Aber gute Sachen bekommen auch schlechte Kritiken und schlechte Sachen bekommen dann gute Kritiken. Na komm, Sie wissen doch, was für Leute in Zeitungen arbeiten. Sie müssen das ja so sehen. Muss ich. Sie haben Ihre letzte gute Kritik etwa 1973 bekommen? Ja, selbst wenn das stimmen würde. Nein, ich stelle nur fest, dass ich nicht der Einzige bin, der meint, dass Sie den Anschluss verpasst haben. An was? Manche würden sagen, an so ziemlich alles. Und Sie gehören zu denen, die das sagen würden? Ich gehöre zu denen, die sagen, es ist alles nicht so klar und einfach. Manches ist klar und einfach. Jeder kann sich irren. Auch Sie? Ja, theoretisch auch ich. Sie könnten zum... Aber ich irre mich nicht. Können Sie nicht zugestehen, dass Kunst immer subjektiv ist? Ja, ich bekomme nicht 10.000 Euro, um zuzugestehen, dass Kunst subjektiv ist. Sondern um Ihnen zu sagen, was ich denke. Vielleicht sollte ich doch versuchen, Ihnen zu erklären, was ich mit dem Stück vorhatte. Wieso? Wozu? Sie haben doch liebenswürdigerweise auf mein Alter hingewiesen. Das ist ja gerade das Angenehme. Jemanden wie mir braucht man nichts mehr zu erklären. Und vielleicht stimmt es ja. Vielleicht habe ich wirklich nur ein gutes Stück geschrieben und wiederhole mich seither. Aber wenigstens habe ich ein gutes Stück geschrieben. Was mir nie gelingen wird. Die Wahrscheinlichkeit spricht gegen Sie und dieses Werk da auch. Schauen Sie, ich bin so ratlos wie Sie. Man verlangt von uns, dass wir gemeinsam daran feilen. Dafür werden wir bezahlt und ich brauche das Geld. Es geht schon. Danke. Sie müssen mir nicht... Es geht schon! Geht zu Herrn, wie heißt der gleich wieder? Ich werde den jungen Mann fragen, was die Regeln für so einen Fall vorsehen. Und nehmen Sie es nicht so schwer. Ich könnte ja Unrecht haben, hä? Warum denn nicht? Es tut mir leid. Ich habe nicht Unrecht. Macht ihr Pause? Das kann man so sagen. Ich kann auch immer nicht glauben, dass du unten in der Bibliothek sitzt und mit Benjamin Rubin arbeitest. Wie ein Traum, nicht wahr? Ich hoffe, du lässt dich von ihm beraten. Er hat mir nahegelegt, den Beruf zu wechseln. Was? Er hat gesagt, ich schreibe nur, weil man nicht Schriftsteller sein kann, ohne zu schreiben. Ist das ein Scherz? Was hältst du eigentlich von mir? Bin ich ein guter Schriftsteller? Natürlich. Mein letztes Stück, Abendnebel. Wenn ich drüber nachdenke, hast du nie viel drüber gesagt. Stuhlmann hat das so verwirrend inszeniert. All die Chöre. Und der eine Schauspieler, wie hieß der noch gleich, hat furchtbar gelispelt. Ich weiß, das war wirklich schlimm, aber ich konnte nichts machen. Stuhlmann hat gesagt, ich soll mich nicht einmischen. Nein, ich meine das Stück selbst. Du weißt ja, es ist nicht meine Art von Geschichte. Nicht deine Art von Geschichte. Es ist alles so brutal, so blutig und düster. Das bist nicht du. Wieso bin das nicht ich? Das bist du, wie du sein möchtest. Hart und zynisch, jemand, der die Leute schockiert. Aber es hat eigentlich nichts mit dir zu tun. Also gefällt es dir nicht, es ist nicht gut? Doch, natürlich, es ist gut. Wieso findest du es gut, wenn es nicht deine Art von Geschichte ist und es mit mir nichts zu tun hat? Das ist ja nicht zum Aushalten. Bin ich deiner Meinung nach ein guter Schriftsteller? Du könntest einer werden. Was? Es gibt sehr gute Stellen. Du kannst manchmal sehr originell sein. Originell? Aber das ist manchmal. Doch nicht so wenig. All die Jahre über hast du mir nie gesagt, dass ich manchmal ganz gut bin und dass vielleicht noch was aus mir werden könnte. Das war also deine Meinung von mir? Nein. Das ist jetzt meine Meinung, weil du mich fragst, weil du mich zwingst, eine zu haben. Ich hatte keine. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich musste nicht. Du musstest nicht. Man hat über vieles keine klare Meinung. Man muss nicht. Man wird nicht gefragt, man fragt sich nicht. Du bist kein schlechter Schriftsteller. Du kannst ein guter sein, ein wirklich aber gut... Aber dieses Stück hier... Vielleicht lässt sich noch etwas daraus machen. Wir fahren ab. Das ist nicht dein Ernst. Wir packen. Er sollte dir seine Meinung sagen, das hat er getan. Du bist immer noch auf seiner Seite. Vielleicht wäre ich ja ein besserer Schriftsteller, wenn jemand an meiner Seite wäre, der mich unterstützt. Wenn ich nicht so alleine wäre mit allem. Du allein mit allem? Ich bin allein. Ich verdiene das Geld und wenn ich heimkomme, steht überall schmutziges Geschirr, weil der Dichter nicht damit belästigt werden kann, den Tisch abzuräumen. Hältst du mir das jetzt vor, dass du das Geld heimbringst? Das Geschirr hatte ich dir vor. Du fängst jetzt mit Geschirr an. Wir sind verheiratet, da geht es immer um Geschirr und darum, wer den Müll hinausträgt. Und ja, ums Geld geht es auch. Eines Tages, ich wusste es, eines Tages würdest du mir das vorwerfen. Na gut, dann ist der Tag heute. Hier, das Manuskript. Er hat es unten liegen gelassen. Mit all dem schönen Rot. Ja, aber er kommt darüber hinweg. Schriftsteller sind widerstandsfähig. Nur heiraten sollte man sie nicht. Sie müssen es wissen. Ja, das muss ich wohl. Wir rechtfertigen jede Gemeinheit mit dem großen Werk, an dem wir arbeiten. Ich glaube gar nicht, dass ihn meine Meinung interessiert. Das meinen Sie nicht im Ernst. Sie glauben, dass jeden Ihre Meinung interessiert. Hat er nicht vorher Witze über mich gemacht? Über den alten Kerl, dessen Gerede er sich jetzt 5 Tage lang anhören muss, hä? Wahrscheinlich hat er sich zugleich ausgemalt, wie er einst einen nach mir benannten Preis entgegennimmt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er im Kopf schon seine Rede geprobt hat. Und ziemlich sicher haben sie beide auch davon gesprochen, was ich für ihn tun könnte. Einen Artikel, eine Empfehlung an ein Theater. Und? Würden Sie? Nein, ich kann nichts für ihn tun. Ich hoffe, hier gibt es wenigstens vernünftigen Whisky. Passen Sie auf, Highland Malts schmecken ja wie flüssiger Rauch. Während die aus den Lowlands... Der beste Whisky ist Craganmore, aber es gibt hier keinen Craganmore und ich möchte nichts trinken. Vielen Dank. Jetzt brauche ich wirklich einen Schnups. Wo warst du? Ich bin gleich fertig. Du packst wirklich? Du brauchst dich nicht mehr zu bemühen. Du hast meine Sachen auch eingepackt. Ja, sicher. Willst du ohne mich bleiben? Es wäre ein Fehler. Du würdest es dir nicht verzeihen. Ja. Danke für den Rückruf, Robert. Ich wollte nur... Danke, ja. Zu viel geregnet, aber jetzt... Ja. Und die Kinder? Schön. Hör mal, ich wollte dich was fragen. Du hast ja damals Abendnebel angenommen. Und mein Stück. Abendnebel. So heißt mein Stück. Du hast es selber inszeniert. Eben. Und da wollte ich nur wissen, wieso eigentlich? Ich weiß, dass Rebmann es dir empfohlen hat, aber du selbst, Robert. Wieso ist das eine dumme Frage? Robert, findest du es eigentlich gut? Was heißt das Material, ein Stück ist Material? Ich meine, ich weiß, was das heißt, aber... Robert? Hallo? Ich glaube, er ist im Zug. Er sagt, er hat das Stück von Rebmann bekommen und für ihn ist das, was auf dem Papier steht, ohnehin nur Material. Rebmann. Mein Kollege aus der Redaktion. Der mein Stück nie gelesen hat. Der nichts liest. Der das Theater hasst. Weißt du noch meine Mutter, wie sie nach der Premiere geweint hat? Ja, sie war gerührt. Plötzlich bin ich nicht mehr sicher. Du wolltest Kinder. Ich wollte keine. Wieland Makruske, Frankfurt am Main. Weißt du noch, warum ich keine Kinder wollte? Weil deine Arbeit vorging. Genau, weil meine Arbeit vor... Martin Wegner hier. Ist das bei Makruske? Frau Makruske, guten Tag. Wegner mein Name. Könnte ich mit Ihrem Mann sprechen? Was? Das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Mein Beileid, Frau Makruske. Nein, nicht persönlich, aber er hat über ein Stück von mir geschrieben. Er nannte mich die Stimme meiner... Darf ich fragen, wie er... Ach. Aha, er hatte... Und dann ist er nicht mehr? Das ist wirklich... Mein Beileid, liebe Frau Maguske. Wir bleiben informiert. Auf Wiederhören. Wiederhören. Was heißt nochmal bipolar? Manisch-depressiv. Zustände unbegründeter Begeisterung. Dann tiefe Traurigkeit. Ständiges Hin und Her. Er hat noch den Alfred-Kerr-Preis bekommen und dann hat er sich... Sie wollte es nicht sagen. Unbegründete Begeisterung. Was hat das zu sagen? Es kann trotzdem stimmen. Er hat es dennoch gemeint. Er kann recht haben. Aber es ist auch nicht wichtig. Es ist nicht wichtig? Wichtig ist, es ist noch nicht zu spät für ein Kind. Meinst du das ernst? Du hast recht. Ich hätte ehrlicher sein müssen. Zu mir und zu dir. Dein erstes Stück war nicht großartig. Und das hier ist es wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß es nicht. Manchmal gefällt es mir mehr, manchmal weniger. So ist das eben. Aber bin ich begeistert? Außer mir? Überglücklich darüber? Nein. Soll ich es vernichten? Ich kann alle Kopien löschen, dann ist es weg. Es reicht schon, wenn es nicht aufgeführt wird. Ach, so weit bin ich noch, Dramatiker. Erstmal der Laptop. Gibt's hier einen Hammer? Ein Hammer? Etwas zum Schlagen. Du willst etwas zum Schlagen? Na, um den Laptop. Wasser. Daneben Wasser. Wasser vertilgt alles. Die Frösche sind hungrig. Ins Wasser mit allem. Auf den Weg zum Bahnhof. Komm. Nein. Gib mir das Manuskript. Nicht das Manuskript. Die Tinte wird zerlaufen. Ich kann zusehen, wie mein Stück verschwindet. Ich glaube, ich wollte einfach kein Kind. Ich glaube, ich auch nicht. Jedenfalls nicht mit dir. Unser Taxi ist hier. Gib mir das Manuskript. Ich bleibe. Gib her! Dann ist mein Taxi hier. Na, Sie haben Ihren Whisky ja bekommen. Oben. Ja, ein Schritt aufwärts von Johnny Walker. Ist er wirklich abgefahren? Er ist wirklich abgefahren. Aber Sie sind noch hier. Sieht so aus. Sie sollten bei ihm sein. Das sollte ich wohl. Haben Sie Der lange Weg wirklich dreimal gelesen? Oder wollten Sie bloß, naja, nett sein? Ich glaube nicht, dass Sie sein Stück so schlecht finden. Hm? Warum sollte ich einen Grund haben zu lügen? Ja, das frage ich mich auch. In meinem Alter kann man sich den Luxus leisten, ehrlich zu sein. Das hätte ich auch gedacht, dass man das in Ihrem Alter kann. Hm. Musste das jetzt sein? Ja, dass ich von meinem Alter spreche, das heißt doch nicht, dass Sie auch davon sprechen sollen. Ich fürchte ja. Das musste wohl sein. Fünfmal. Ich habe es fünfmal gelesen. Aber ich dachte, das glauben Sie mir nicht. Und Sie waren erst 24. Erinnern Sie mich nicht. Ist das schlimm für Sie? Es ist nicht schlimm, dass ich heute alt bin. Schlimm ist, dass ich alt bin seit damals. Seit meinem 25. Jahr bin ich alt. Seit ich Der lange Weg geschrieben habe und nichts wirklich Gutes seither. Möchten Sie wieder 24 sein? Dann werden Sie zu alt für mich, anstatt umgekehrt. Das wäre doch ein Anfang. Wollen Sie auch ein Glas? Ist auch schon egal. Sie haben ihm Unrecht getan. Er ist ein guter Schriftsteller. Jemanden lieben heißt, seine Mittelmäßigkeit nicht sehen wollen. Im Gegenteil. Jemanden lieben heißt, seine Mittelmäßigkeit akzeptieren. Und wenn man das plötzlich nicht mehr kann... Ja, jetzt sagen Sie so etwas nicht. Dann hat man vielleicht aufgehört. In Ihrem Stück, wenn Oswald zu dem Hochstapler sagt, dass alles ein Traum ist, nur wir wissen nicht von wem. Und wenn er ihn bittet, nicht aufzuwachen, damit nicht alles vorbei ist. Glauben Sie das wirklich? Nichts ist real? Ja, wir entscheiden das. Wenn Sie wollen, bin ich wieder 24. Aber die Dinge sind, wie sie sind. Wir sind hier oder wir sind nicht hier. Man hat etwas gesagt oder man hat es nicht gesagt. Man meint etwas ehrlich oder man lügt. Ein Werk ist gut oder es ist schlecht. Glauben Sie das wirklich? Was weiß man schon? Wer entscheidet? Jeder von uns hat doch schon viele Lügen ganz ehrlich gemeint. Hä? Wenn man ihnen zuhört, wird einem schwindelig. Ja, das bin nicht ich. Das liegt am schlechten Whisky. Drum trinken Sie nicht zu viel. Es ist heller Tag, aber wenn wir wollen, kann es auch Nacht sein. Und wenn wir nachher wollen, dass es nicht Nacht war, naja, dann war es nie Nacht. Und ich war nie zu jung für Sie. Das klingt gut, aber es ist Blödsinn. Nur wenn Sie wollen, dass es Blödsinn ist. Sie hätten mich doch gern getroffen, als ich 24 war und gerade mal ein Stück geschrieben hatte. Damals war ich nicht geboren und heute bin ich verheiratet. Na, trinken Sie noch einen Whisky. Gerade haben Sie mir geraten, nicht zu viel zu trinken. Ja, und? Wer von uns ist hier eigentlich betrunken? Wir können doch beschließen, dass wir es beide sind. Und wenn wir es danach nicht gewesen sein wollen? Aha, dann waren wir es nie. Und wenn wir das wollen, könnte ich Sie damals getroffen haben, vor meiner Geburt. Ja, lange bevor Sie verheiratet waren. Und wenn es jetzt Nacht werden soll, dann ist es Abend. Ist halt ein Handy. Hm. So ein kleiner Bildschirm gibt natürlich nur einen unvollständigen Eindruck. Das hier heißt die Langmut. Ach. Beige. Und Blautöne. Ja. Ich werde übrigens kündigen. Wirklich? Ich hatte ein Gespräch mit Ihrem Mann gestern. Genau vor 24 Stunden. Und zwar darüber, wie er seine Stelle bei der Zeitung aufgegeben hat. Hm. Er war nur Pauschalist. Danach war ich sehr durcheinander. Ja. Wer will Kulturfunktionär sein? Haben Sie einmal ein Kind gefragt, was es werden möchte, und die Antwort bekommen, ich werde Diskussionen organisieren und Stipendien vergeben? Ich höre auf, bevor es zu spät ist. Überlegen Sie sich das gut. Ich sehe all die Künstler. Woche für Woche. Und ich denke, außergewöhnlich sind die nicht. Die meisten sind ganz schön durchschnittlich. Nur ein wenig unhöflicher und aufgeregter als der nächstbeste Zahnarzt oder Ingenieur. Vielleicht gibt es Genies, aber ich habe noch keines getroffen. Die kriegen das alle hin. All diese Leute. Guten Morgen, Gina. Also habe ich beschlossen... Benjamin. Ich habe beschlossen, mutig zu sein. Haben Sie meinen Flug umgebucht? Ich war gerade dabei zu erzählen, auf heute Nachmittag. Unser Fahrer holt Sie in 3 Stunden. Ich wollte erzählen... Derselbe Fahrer? Ich habe ihm schon gesagt, der Wagen darf nicht nach Rauch riechen. Ja, nicht, dass er einen dieser Geruchssprays verwendet. Das atmet man ein und dann hat man schon Krebs. Mein Zug geht in 1 Stunde. Wir sind jedenfalls froh, dass wir das Geld trotzdem kriegen. Das ist noch nicht sicher. Der Vorstand muss... Ja, kommen Sie, wir ersparen uns all diese Diskussionen, die Anwälte und die öffentlichen Beschuldigungen. Wir werden das bald klären können. Ich bin zuversichtlich. Ach, Gina, Gina, Gina. Ja, Sie kennenzulernen hat mein Leben hell gemacht. Danke, Benjamin. Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Hm? Das kann man nie wissen. Wollen Sie mich anrufen? Vielleicht will ich. Dann werde ich warten. Morgen. Alle guter Dinge. Martin! Haben Sie sich angeschlichen? Wie siehst du denn aus? Soll ich Handtücher holen? Tropfnass! Ich war in der Natur. Die Natur macht nass. Die Natur macht immer nass oder schmutzig oder beides. Deshalb nennt man sie so, weil das natürlich ist, nass und schmutzig zu sein. Was ist passiert? Man kommt nach Hause. Ohne Laptop. Und gleich als erstes, um sich nicht Zeit zum Nachdenken zu geben, nimmt man die Festplatte mit den gesicherten Daten und wirft sie aus dem Fenster. Natürlich nimmt man das Fenster zum Innenhof. Und man stellt vorher sicher, dass unten niemand rumsteht. Man sieht das Ding zersplittern. Dann nimmt man den einen Ausdruck des Manuskripts, den man noch hat, den einen und einzigen, den man wollte ja Tinte sparen, und bringt ihn hinunter. Papiertonne natürlich. Recycling. Und dann geht man ins Bett und schläft wie ein Toter. Bis man nach Mitternacht aufwacht und sich fragt, wo man eigentlich die Frau gelassen hat und ob man völlig verrückt geworden ist. Man läuft zur Tonne, aber die Müllabfuhr war schon da. Seit wann kommt die eigentlich nachts? Und man hat nichts mehr. Keine Frau, keine Kopie. Keine Frau, keine Kopie. Aber viel Zeit zum Nachdenken, bis der erste Zug fährt. Denn beide sind ja noch hier, Frau und Manuskript, bei den Fröschen. Trocknen Sie sich ab, junger Mann. Was ist mit euch beiden? Irgendwas ist noch. Gina? Herr Rubin? Sie werden sich erkälten. Man steigt aus dem Zug. Man hat natürlich schon erwartet, dass vom Papier nicht viel übrig ist. Tinte hält ja nichts aus. Und so ist es auch. Alles abgewaschen. Nur ein paar Seiten im Schilf. Die sind noch lesbar. Das Wasser hat den Laptop natürlich zerstört. Aber es gibt Firmen dafür. Spezialisten. Ich werde mein schlechtes Stück also zurückbekommen. Uns fällt ein Stein vom Herzen. Herr Rubin, bitte. Wir können ja... Martin! Hör mir zu. Man ist also am Wasser. Man rettet außer dem Laptop noch ein paar Blätter und dann sieht man, dass sie ja seine Anmerkungen tragen. Mit Rotstift. Hier am Rand, da auf Seite 9. Exts. E und X und Z und ein Punkt. Heißt das nicht exzellent? Und hier auf Seite 34 nochmal. Exts. Gina, komm mal her, schau. Was könnte denn E, X und Z und ein Punkt sonst heißen? Seite 14. Ist da nicht ein Satz unterstrichen und daneben drei Rufzeichen als könnte ich noch wollen, was ich will, ohne zu wollen und so weiter. War das nicht der Satz, der eben noch so schlecht war? Ja, das heißt wohl exzellent. Was wollen Sie denn von mir? Benjamin, heißt das exzellent? Warum nennst du ihn Benjamin? Herrgott! Ich kritzle an den Rand, was mir gerade einfällt. Nachher vergesse ich es. Ja, was, vielleicht fand ich irgendeine Formulierung gelungen. Sie fanden vielleicht... irgendeine Formulierung gelungen. Ja, ich wollte wohl auch irgendetwas gut finden. Hier, wieder drei Rufzeichen. Ein Rufzeichen kann doch alles bedeuten. Ich weiß es nicht mehr. Herrgott, wann kommt denn mein Auto? Ich frage mich einfach, worauf hatten Sie es abgesehen? Was war Ihr Plan? Oder sind Sie einfach nur jemand, auf dessen Gestammel man nichts geben kann? Herr Wegner, das kann ich nicht dulden. Sie können es dulden, lieber Wangenrot, wenn Sie bedenken, dass die einzige Alternative in der Ausübung von Gewalt liege. Keine Angst, ich bin feige und kultiviert. Ich gehe sogar zum Altpapiercontainer, wenn ich ein Theaterstück vernichte. Aber lassen Sie mich, ich bitte Sie, ihn beleidigen. Es kostet nichts und macht solche Freude. Naja, Sie haben ein paar Seiten gefunden. Sie lesen mein Gekritzel und jetzt reden Sie sich ein, ich hätte düstere Pläne gehabt. Benjamin, hast du das wegen mir gemacht? Warum duzt du ihn? Wir sollten uns alle beruhigen. Benjamin, hattest du das alles geplant? Ja, wie hätte ich planen sollen, dass er wegläuft und sie hier lässt, Frau Wegner? Vielleicht wolltest du ihn bloß schlecht aussehen lassen und sehen, was dann passiert. Sie möchten wissen, was stimmt und was nicht. Sie werden es nie wissen. Sie werden nie wissen, ob sie gut sind oder nicht. Egal, wer ihnen gratuliert und wer sie auslacht. Etwas in ihnen spürt. In Kunstdingen gibt es ein absolutes Urteil. aber zugleich erfahren sie nie, wie es lautet. Ja, es ist wie mit der Treue. Man weiß es nicht. Man lebt in Unsicherheit, man tut sein Bestes und dann stirbt man. Und es war ohnehin alles egal. Wie bitte? Schauen Sie, vielleicht ist jetzt der Moment, um zuzugeben, dass der Martin ein großer Dichter ist. Eines Tages wird er auf unsere Begegnung zurückblicken und dann bin ich dadurch geehrt, dass wir uns getroffen haben. Stimmt das? Ja, niemand kann Sie daran hindern, das zu glauben. Wenn wir wollen, ist es Nacht. Und wenn wir danach wollen, dass es nicht Nacht war, wird es nie Nacht gewesen sein. Oh mein Gott, jetzt verstehe ich. Haben Sie das wirklich wegen Gina gemacht? 100 Jahre. Sie ist 100 Jahre jünger als Sie. Das ist so grotesk, ich muss lachen. Haben Sie wirklich gedacht, Sie können meine Frau verführen? Sie können sich nicht mal hinsetzen ohne Hilfe. Das versöhnt mich aus reinem Mitleid. Das ist nett von Ihnen. Ich glaube, ich kann Ihnen verzeihen. Danke. Vielleicht, wenn ich später davon erzähle, werden wir wirklich Freunde gewesen sein. Das wäre schön. Na, geben wir uns zum Abschied die Hand. Warum nicht? Sie sind kein übler Kerl. Ich wünschte, Sie wären begabt. Und ich wünschte, Sie wären jünger. Dann dürfte ich Sie jetzt verprügeln. Brauchen Sie nächstes Jahr wieder einen Mentor? Also ich mache es fürs gleiche Honorar. Dafür ist dann ein anderer zuständig. Wenn ich für das hier nicht bezahlt werde, dann klage ich Sie in Grund und Boden. Ihr Taxi ist da, Frau Wegner. In Grund und Boden. Nimmst du mich mit, Gina? Komm. Nächstes Jahr wird ein anderer zuständig sein. Das ist 20 Jahre her. Ich weiß nicht, was aus meinem Freund Martin Wegner geworden ist. Von ihm wurde nie mehr ein Stück aufgeführt. Ich starb bald darauf. Das Nichtrauchen hat mir wenig geholfen. Der lange Weg wird schon lange nicht mehr nachgedruckt. Vielleicht habe ich irgendwann eine Renaissance. Darauf hoffen wir ja alle, wir toten Schreiber. Leider sind Renaissancen selten. Wer vergessen wird, der ist normalerweise wirklich vergessen. Ein Preis, der meinen Namen trägt, der hat nie existiert. Der Mentor. Hörspiel von Daniel Kehlmann. Es spielten Benjamin Rubin, Franz Xaver Krötz, Martin Wegner, Christoph Bach, Gina Wegner, Stefanie Schönfeld, Erwin Wangenroth, Ilja Richter. Musik Martin Zrost, Dramaturgie Thomas Fritz, Ton Holger König, Schnitt Christian Grund, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Götz Fritsch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Österreichischen Rundfunk 2014.